Dropkick Drama 170, ist das nicht eine schöne Nummer? Oder Zahlenreihenfolge oder was auch immer? 8. Wie hast du das denn ausgerechnet? Mit dem Taschenrechner? Ja, das wird schon schwieriger, muss ich sagen. Die Zahlen werden immer größer und so, aber ja, das geht gerade noch. Also, wenn wir zweistellig So, werden, dann wird es schwierig. Die Quersumme letzte Woche war noch kleiner. Ja, die war kleiner, da bist du total Ich dachte korrekt. eigentlich, dass die Quersumme kleiner wird, obwohl die Zahl größer wird. Ja, das ist mysteriös. Jetzt bräuchten wir so eine Akte X-Musik, die hier so einspielt. Hast du denn diesen Chartwort gesehen, der so Akte X-Feeling haben sollte? Nee, den habe ich zugegebenermaßen auch noch nicht gesehen. Der war auch nicht so gut, aber hast du Wildberg gesehen? Habe ich auch noch nicht gesehen. Musst du dich jetzt beeilen, bevor das, ich glaube, das ist noch, es gab noch irgendwie eine Wiederholung auf ZDF Neo und ich glaube, es ist in der ZDF Mediathek noch in dem Bereich ZDF Neo. Ansonsten sind die Sendungen da immer nur eine Woche verfügbar. Ich werde mir das nochmal angucken. Ist ja auch ein bisschen also Zeit, die oder? Die Wildberg-Folge war super. So, wir sind auf jeden Fall wieder da. Letzte Woche haben wir noch getitelt groß in der Überschrift Zustände wie bei December to Dismember. An der Stelle ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie passend doch dieser Pay-Per-View benannt wurde. Dezember zum Vergessen? Heißt das Dismember? Heißt das vergessen oder heißt das auseinandernehmen? Das weiß ich nicht. Weil ich hatte angenommen, es heißt so ähnlich wie vergessen, also Dismember. Member, du meinst das mit Remembering, aber ich glaube Member heißt in Wirklichkeit irgendwie Teil oder so. Okay, dann ist mir wieder aber total... Member wäre dann zerteilen, irgendwie auseinanderteilen. Dann ist mir totaler Schwachsinn aufgefallen. To dismember something. Jemanden auseinanderreißen, jemanden trennen, verstümmeln, zergliedern, zerlegen, zerreißen, zersplittern, zerstückeln. Das klingt wie die besten Begriffe aus dem besten Horrorfilm, die ich jemals gesehen habe. Das ist auch eine hervorragende Kollektion. Zerstümmeln, zergliedern, zerlegen, zersplittern, zerstückeln, auseinanderreißen. Cool. Okay. Hätten wir das auch geklärt? Das kann ich nicht bestätigen. Ist mir doch wieder absoluter... Filme finde ich sowieso nicht gut. Ist mir doch wieder absoluter Quatsch aufgefallen. Okay, trotz allem haben wir letzte Woche noch getitelt, groß in der Überschrift, Zustände wie bei December to Dismember, mit Blick auf Elimination Chamber oder wie er auch hier in Deutschland so nett betitelt wurde, No Way Out. Keine Ahnung, warum der nicht auch Elimination Out Chamber heißt. Ist auf jeden Fall der beste Titel, ne? Also ich fand Elimination Chamber als Titel doch... Na, ich weiß nicht. Besser? Ich finde es... No ich Way find, Out hat mehr Tradition, finde ich. Das stimmt, ich finde es aber Schwachsinn. Und es passt auch vom Inhalt ja kein Weg nach draußen. Ja, Elimination Chamber würde ich auch sagen, passt vom Inhalt. Ich finde es nur Schwachsinn, dass irgendwie in Deutschland der Pepe und anderen Namen hat. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil in den TV-Shows wurde er ja trotzdem als Elimination Chamber umworben. Ich könnte mir vorstellen, es ist, weil der Name Elimination Chamber eigentlich nie fällt, weil das ja mal die Ausscheidungskammer heißt. Aber ich weiß auch nicht. Ja, das wäre auch sehr schrecklich. Naja, auf jeden Fall Zustände wie bei December to Dismember sind nicht eingetreten. Es war ein sehr guter Pay-Per-View. Das habe ich anders gehört. Ich habe den Pay-Per-View selber nicht gesehen. Na ja, eben, also man muss vorweg sagen, Thomas hört sich eigentlich nur immer diese sehr kritischen Meinungen an und es ist leider seit einigen Jahren so, dass Wrestling... dass Wrestling-Pay-Per-Views leider nur noch auseinandergenommen werden. Also zerstückelt, zerrissen, zerteilt und so weiter. Das stimmt nicht ganz. Da, wo ich lese, wurde zum Beispiel aus dem letzten Jahr der Money in the Bank sehr, sehr gelobt. Und da waren auch noch zwei, drei andere, die recht positiv besprochen wurden. Naja, wir wollen auf jeden Fall nicht auf die Meinung anderer eingehen. Wir wollen unsere Meinung wieder hier darstellen und so weiter. Und ich habe den Pay-Per-View gesehen und ich kann sagen, es war ein guter Pay-Per-View und ich würde sogar empfehlen, deinerseits dir den auf DVD zu kaufen. Um den dann doch mal noch zu sehen. Das Problem ist, ich weiß jetzt schon, wie es ausgegangen ist. Das ist ja nicht so schlimm. Es geht ja um die Matches. Also als ich 2003, 2004 wieder angefangen habe, Wrestling zu gucken, da habe ich das ja rein über die DVDs gemacht, die ich bei Amazon bestellt habe. Und da habe ich dann vorher auch nirgendwo irgendwelche Ergebnisse gelesen oder so. Und da wusste ich dann, wenn die DVD kam, noch nicht, wie es ausgegangen ist. Und ich weiß nicht, wie ich das dieses Jahr bei WrestleMania machen soll. Ich habe ja nun keinen Sky mehr. Also für die... mich ist von der Jahreszeit her natürlich eine riesen Katastrophe. Und im Prinzip müsste ich, weiß ja nicht, die WrestleMania-Box kommt dann wahrscheinlich im Juni oder so. Die DVD-Box kommt... rund 3 bis 4 Monate später und das hältst du nie im Leben aus. Dann so Juni, Juli und dann Prinzip bis Juni, Juli keine Wrestling-Berichte mehr lesen. Was du im Rückschluss nicht? Ja, dann würde ich übrigens auch für Dropkick Drama ausfallen. Das wollte ich gerade sagen. Also das ist ein... aktuelle Wrestling sprechen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die einzige Lösung des Ganzen wäre, dass wir den Pay-Per-View irgendwie zusammen gucken. Ja, ich bin ja in... ich bin ja in einer anderen Stadt. Das ist ja schwierig. Also wir werden das hinbekommen. Du wirst den Pay-Per-View auf jeden Fall aber nicht nur, erst... Aber nur deshalb werde ich auch nicht wieder frei kaufen. Du wirst den Pay-Per-View auf jeden Fall nicht erst sehen, wenn die DVD rauskommt. Und du wirst auch vorher gespoilert werden, und zwar den nächsten Tag. So. Was gut wäre... Ja? In Amerika gibt es ja diese Kneipen und Restaurants, die auch Wrestling-Übertragungen machen. Das ist jetzt natürlich wegen der Zeitverschiebung unter anderem, aber das wäre natürlich super, wenn es hier irgendwie einen Laden gäbe, wo man den Pay-Per-View gucken könnte. Da würde ich mir keine große Folge jetzt in der ZDF-Mediathek von Die Chefin angeguckt. Ja. So eine Freitags-Krimiserie ist. Und da muss ich sagen, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das, was vor allen Dingen auch ganz interessant ist, da muss ich jetzt nochmal nachgehen, also die Chefin ist da die Hauptkommissarin. Mhm. Und da gibt es so eine Vergangenheit, dass ihr Mann oder ihr früherer Mann war wohl früher auch Polizistin in derselben Abteilung, das sind die anderen. Ist Polizistin in derselben Abteilung und der ist irgendwie im Dienst erschossen worden. Das spielt aber in der Folge jetzt keine Rolle, sondern das haben sie dann nur erzählt, dass das in der Vergangenheit mal passiert ist. Und dann sieht man sie unten am Ende in so einem Raum sitzen, so einem Ermittlungsraum, wo sie die ganzen Verbindungen von ihrem Mann, weil sie wahrscheinlich noch versucht rauszufinden, wer der Mörder von ihrem Mann ist. Das wird wahrscheinlich so der rote Faden durch die Folgen sein, schätze ich. Und da sieht man das dann so an der Wand angepinnt. Und da hat das ZDF wohl irgendwie eine Webseite gemacht, wo man das irgendwie sieht und verfolgen kann und Hintergründe und so hat. Mhm. Also die versuchen das so ähnlich wie bei Wilsberg mehr und mehr zu verknüpfen mit interaktiven Webseiten. Finde ich ganz clever. Der ZDF wird, oder das ZDF wird sehr, sehr, ja, es geht einen Schritt weiter als ARD, ne? Es wird so viel mit Internet und so auch. Ja. Also das merkt man auch, wenn man auf die ZDF-Mediathek-Seite geht, die ist auch sehr, sehr schön so aufgebaut, oder die wirkt auch sehr, sehr, sehr, sehr passend zu der Zeit jetzt. Nicht so veraltet, also ARD ist da doch noch einen Schritt zurück. Das ist richtig, wobei, man beide relativ gut benutzen kann. Also man kann auf beiden Webseiten AD und ZDF sehr gut navigieren. Das ist bei den privaten Sendern deutlich schwieriger. Das ist korrekt. Also wenn ich mir da auf RTL eine Sendung angucken will, da ist das schon recht schrecklich. Ja. Das mal davon abgesehen, dass natürlich schon zu größtenteils... Aber was ich neulich gefunden habe, ist irgendwie so eine Webseite, die heißt irgendwie... und zwar bin ich darauf gekommen, weil irgendwie ich was bei TV Total gucken wollte. Und dann habe ich auf die TV Total Webseite geguckt, das ist ja eine eigene vom ProSieben. Mhm. Und dann war da so, stand da oben, wenn Sie die ganze Folge sehen wollen, gehen Sie da und dahin. Und dann ist maispaß.de. Die nennt sich maispaß.de. Ja. Und die ist ganz interessant, weil da haben sie zum Beispiel auch die letzte Staffel von Stromberg und die letzte Staffel von Pastewka und auch in Kapitel unterteilt. Also da kann man sehr, sehr gut gucken. Und das Einzige, was man halt machen muss, ist, man muss die ganze Werbung halt ertragen. Ja, da bin ich auch schon mal drauf gegangen, um mir die TV-Total-Folgen anzugucken. Ich muss aber sagen, die Seite, da kann ich mich nicht so sehr mit anfreunden. Also wenn man da irgendwie nebenbei noch etwas Sachen laufen hat, die ein bisschen mehr an Energie verbrauchen am PC und so weiter, dann fängt das Video sehr schnell an zu stoppen. Habe ich noch nicht gehabt. Also ich habe da aber bisher auch nur einmal eine Stromberg-Folge ganz geguckt. Mhm. Ansonsten hatte ich nur irgendwie was hatte ich bei TV Total gesucht, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Hatte ich auch nicht gleich gefunden und dann war mir das noch nicht wichtig genug, dass ich da weiter nachsuche. Mhm. So, das Match hier. WWE Championship Elimination Chamber Match. CM Punk gegen Dolph Ziggler, gegen Chris Jericho, gegen The Miz, gegen R-Truth, gegen Kofi Kingston. Ich brauche mal unbedingt jemanden, der hier mit mir reden kann. Es ist ganz, ganz schlimm, mit jemandem zu reden, der kein Wrestling guckt, über Wrestling zu reden. Das ist unzumutbar. So, das erste Match. WWE Championship Elimination Chamber Match. Das Match. Ach so, du hattest mir gar keine Frage gestellt, ne? Nein, eigentlich nicht. Das war keine Frage. Er hört nicht mal mehr zu. War das eine Frage? Nee, das war eine Aussage. War das eigentlich eine Frage? Das war eine Aussage. Eine Frage war das, glaube ich, nicht. Nee, es war eine Aussage. So, das Match... Also eine Frage kann das eigentlich nicht gewesen sein. Das Match, von dem ich erwartet hatte, dass es in dem Main-Event kommt, Und das direkt im Opener. Okay. Es sei. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist schon mal sehr interessant, wenn ich das mal so sagen darf. Das hieß auf jeden Fall, das beste Match des Abends kam direkt zum Beginn und das war dann letztlich auch so. Es war technisch hervorragendes Wrestling, muss man wirklich sagen. Das war nicht gut, wenn das beste Match des Abends gleich als allererstes kommt, ne? Das stimmst du mir ausnahmsweise mal zu, oder? Es ist natürlich nicht Ideallegung, aber in diesem Fall war es okay, weil es halt letztlich in den Sachen, die noch passierten, später mehr oder weniger logisch war. Und es war nicht so schlimm, weil die anderen Matches, die dann halt später mehr in Richtung des Main Events kamen, nicht so viel schlechter waren. So, es gab da diese eine Szene, wo Chris Jericho Kofi Kingston in den Walls of Jericho aufgeben gelassen hat. Und Jericho hat dann noch weiter auf Kingston eingeschlagen und getreten und hat ihn dann aus der Chamber rausgeworfen. Und dann kam CM Punk von hinten und hat das gleiche mal mit Chris Jericho gemacht. Und Chris Jericho ist dann draußen gegen einen Kameramann gestoßen, der da dann auch noch rumlag. Und Chris Jericho ist damit hier rausgeworfen worden, also auch wirklich aus dem Match. Das medizinische Personal kümmerte sich dann noch um Chris Jericho und hat dann auch verkünden lassen, okay, der kann jetzt nicht weitermachen hier. Sodass CM Punk und Miz, die beiden letzten, waren ja auch ein sehr schöne. Und Chris Jericho haben sie halt rausgekickelt, ohne dass er wirklich verloren hat. Das ist also vernünftig, dass sie es so gemacht haben. Ja. Es war auch fürs Gimmick ganz gut. Also, dass er vorher noch Kofi Kingston da so rausgehauen hat und selber noch raus. Also, es ist alles ganz gut. Und das habe ich in den Berichten gelesen, dass es ja dann bei Raw auch wieder aufgegriffen worden. Ja, ich habe ja Raw noch nicht gesehen, muss ich sagen. Und deshalb besprechen wir das heute ja auch gar nicht. Ich werde dich dann noch ein bisschen spoilern. Nee, Spoiler kenne ich sogar. Mehr oder weniger. Also ich kenne das Wichtigste. Man kommt ja nicht dran vorbei heutzutage. Man geht nichts ahnend auf Webseiten, die eigentlich nichts damit zu tun haben, aber ja. So wie Tagesschau.de. Genau, die meinte ich, genau. So, CM Punk und Miz haben eine ganz schöne ganz schönes Match, ja, dann noch gezeigt. Es war ganz okay. Miz hat sehr gut hier den Heel gespielt. Mhm. Es ging letztlich aber auch ganz schnell. Also, Miz hat sich ziemlich aufgeregt, Punk hat das ausgenutzt, GTS gezeigt und das war der Sieg für CM Punk. Ich glaube, irgendwie über eine halbe Stunde ging das Match. Er kriegt von mir 4,5 Sterne, war ein hervorragendes Elimination Chamber Match. Das ist aber eine sehr hohe Wertung. Es war wirklich ein hervorragendes, technisch 1A und so weiter. Also, man kann sich wirklich nicht beschweren. Ich habe so, auf den meisten Webseiten habe ich so, also die seriös waren, die nicht nur geschimpft haben, da habe ich so bis zu 4 Sternen Wertung gesehen. Also so zwischen 3 oder 4 und 4 war da meistens. Ja. Das scheint mir auch ungefähr so zu deiner Meinung zu passen. Ja. Okay. So. 12 Sterne und 4,5 ist jetzt nicht so weit auseinander, deshalb meine ich, das passt ungefähr. Ja. Ich weiß es wohl. So, ja. Santino Rella war ja in der SmackDown Elimination Chamber und der hat den Abend über immer wieder so kleine Einspieler gehabt, wie er sich auf die... Das habe ich auch gelesen, das hat mich gewundert. Kriegt jetzt Santino Marella den großen Push oder was? wie deutest du das? Das alles Comedy sagen? Das deute ich einfach nur als nette Unterhaltung. Ich glaube, der große Push, also ich finde eigentlich... Das waren alles Comedy-Sachen dann, ne? Ja, klar. Also ich finde, Santino ist eh schon recht weit oben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, der ist weit oben. Der steht weit oben. Also ich meine, Comedy-Gimmick ist jetzt sicherlich nicht das Richtige, um World Champion zu werden, aber in der Sparte, in der er steht, ist er recht weit oben. Ja, in der Comedy-Sparte, gut, da gibt's ja auch immer nur ein, zwei Leute. Ja, aber ich meine, in der Sparte, in der, also nicht nur Comedy-Sparte, in der Sparte, in der er auch als Wrestler steht, ist er doch weit oben. In der Comedy-Sparte? Nein, nicht die Comedy-Sparte. Die Sparte an Wrestlern, die zu ihm passen und die ja wirklich besiegen kann, wo man dann auch denkt, okay, das glauben wir soweit. Comedy-Wrestler. Nein, da gibt es doch nur ein, zwei von. Mann. Ach. Kein Kommentar weiter. Okay. Santino Rella hat sich also vorbereitet auf sein Elimination Chamber Match im Stile von Rocky und hatte erstmal ein Glas mit rohen Eiern getrunken. Dann gab es... Macht Mirko sich auch immer so, die Schublade ist auf jeden Fall zu. Das ist gut zu wissen. Ich möchte auch mal eine zumachen. Ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen am Zusammensuchen für meine Sachen morgen für die Reise. Mach mal eine Schublade zu. Deshalb habe ich gerade die Visitenkarten rausgeholt. Ja, die habe ich auch immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Das kann ich mir gut vorstellen. So, später hat Santino dann auch so ein... Also die letzten 35 Minuten laufen. Die, ach man, jetzt schon. Ja klar, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr achten. Ich bin ja hier schon am Packen und alles. Später gab es dann, sag mal Thomas, möchtest du eigentlich wieder anfangen Wrestling zu gucken? Bitte was? Ganz dringend, du musst unbedingt wieder anfangen Wrestling zu gucken. Ja, ich habe ja keinen Sky, also wenn du mir Sky bezahlst, mache ich das. Okay, die Fans müssen uns unterstützen. Ich glaube, habe ich eigentlich noch diesen... Es gibt Brot für die Welt und Sky für Thomas. Ja, nee, und Fruity Pebbles für Mirko. Ich habe hier noch... Warum habe ich eigentlich den Spendenbutton weggepackt? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind so viele Spenden eingelaufen, dass du das Ganze nicht mehr bewältigen konntest. Wer unbedingt was spenden will, der kann mir auch einfach eine E-Mail schicken. Ich sende dann einfach die Bankdaten von Thomas natürlich. Da wirst du dich freuen, wie viele Betrüger aus Nigeria dir jetzt eine E-Mail schicken werden. Oh, das ist ja cool. Hoffentlich bist du nicht so blöd und schickst dann wirklich Bankdaten. Auf jeden Fall, du. Dann hast du nämlich verloren. Den schicke ich dann eine E-Mail, die bei PayPal eingeben können. Ich glaube, irgendwie so funktioniert das ja. Ist ja auch egal. So, auf jeden Fall sind Santino... Niemals jemand deine Bank da. Santinorella hat dann später noch an so einem Stück Mozzarella geübt, also ein Stück Fleisch, und hat da ordentlich drauf eingeprügelt und hat dann die Cobra da auch noch... Ist schon klar, dass Mozzarella Käse ist, ne? Das war jetzt peinlich, ne? Ja, also Mozzarella... Ich wollte irgendwas anderes sagen. Vielleicht meinst du Mortadella oder was? Ja, genau. Aber das wollte ich sagen. Ist definitiv Käse. Ja, das ist peinlich. Mortadella natürlich. Ach, ja, da kann ich außer der Aussage, dass es peinlich zuzustimmen, kann ich leider weiter nichts sagen. Mann. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich die Sendung nicht gesehen habe oder den Paper nicht gesehen habe. Nee. Das ist vollkommen unabhängig davon peinlich. So, und später gab es noch eine Szene, wo Santino dann so eine Treppe hochgehechtet ist und oben dann noch die Trompete spielen gelassen hat. Zweites Match. Das heißt übrigens die Siegestrompete. Wenn das so heißt, ich kenne mich da nicht so mit aus. Ja, das ist die Siegestrompete. Gut zu wissen. Zweites Match. Sogenannte Siegestrompete. Okay, ich glaub dir das. Was war das denn jetzt? Reißverschluss. Oh, natürlich. Divas Championship Match. Ja, jetzt schon. Thomas hatte ja noch spekuliert, das kommt nach zwischen den Elimination Chamber Matches, um unbedingt noch einen Titelwechsel zu bringen. Na gut, das erste Elimination Chamber Match war ja jetzt auch schon. Also von daher ist es ja auch zwischen Elimination Chamber Matches gekommen. Ach, ja. Beth Phoenix besiegt Tamina Snuka via Glam Slam. Tamina Snuka hat hier, ich glaube, zweimal versucht, den Splash, den Dingensplash da, keine Ahnung, wie der heißt. Den Snooker Splash. Heißt der so? Weiß ich nicht, aber das ist ja das, was gemeint ist. Der Splash halt von denen, für den der Vater bekannt ist. Na, der hat noch irgendeinen anderen Namen. Aber ist auch egal, auf jeden Fall. Zweimal hat sie, glaube ich, versucht, den zu zeigen. Beth hat immer gekontert und so weiter. Letztlich hat sie dann den Glam Slam gezeigt. Und das war ein überraschend gutes Match. Ich würde dem so 2,25 Sterne geben. Das war ein wirklich gutes Divas-Match. Da kann man sich echt nicht beschweren. War das nicht auch der einzige Unterschied, den wir bei unseren Tipps haben? Dann müsste ich ja nicht richtig liegen in den Tipps. Nee, es gibt leider zwei Unterschiede. Ach, dann habe ich sogar mit 2 Punkten Vorsprung gewonnen. Also ich hab sowas interessant... Du hattest noch einen Titelwechsel in der Chamber. Also das ist ganz interessant. Bei den Tippspielen kann man was ganz Interessantes beobachten, ne? Wir haben ja vor einiger Zeit auch noch TNA. Das kann man beobachten. Ich weiß immer besser Bescheid. Obwohl ich im Moment gerade gar nicht gucke. Ja, und genau darauf spielt das an. Wir haben ja auch mal eine Zeit lang TNA getippt, was ich natürlich absolut nicht mehr in Ordnung finde jetzt. TNA aber wird tippen. Vielleicht läuft das demnächst auf Eurosport. Dann könnte ich wieder mal ein bisschen Wrestling gucken. Oh nee, ich habe keine Lust, irgendwas zu besprechen, was auf Eurosport so zerstückelt läuft. Wir könnten ja die Clash-Time, oder wie das heißt, diese furchtbare Zusammenfassung montags, aber diese Woche montags geht nicht, weil da bin ich auf Dienstreise. Nee, das gucke ich mir auch nicht an. Nee, was ich auf jeden Fall sagen wollte, wir haben ja mal TNA getippt. Also 1 Stunde Zusammenfassung. Die sind ja super. Als wir TNA getippt haben, ne, das war zu einer Zeit, wo ich TNA nicht geguckt habe. Ich habe ja eigentlich noch nie wirklich TNA geguckt. Und du hast das zumindest teilweise geguckt. Du wusstest auf jeden Fall, was passiert, ne? Ja. Als wir TNA getippt haben, habe ich da meistens den Tipp gewonnen. Jetzt, wo du Und jetzt sag nichts dagegen. Jetzt, wo wir WWE tippen und du nicht mehr WWE tippst, ich merke das schon. Ich glaube, du wirst jetzt WWE öfters gewinnen. Was natürlich vorher niemals so war. Ich habe das vorher sowieso eigentlich auch Nee, immer. nee, nee. Deshalb ändert sich ja dann nicht. Es ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich dachte, dieses Phänomen würde nur bei TNA auftreten, aber es scheint wirklich so. Wenn man beim Wrestling nicht so wirklich in diesen TV-Shows drin ist und das nicht wirklich so extremst aktiv mitverfolgt, dann tippt man das wirklich besser, weil irgendwie die Entscheidungen immer so komisch sind. Es ist wirklich besser, wenn man es nicht aktuell so extremst verfolgt. Kein gutes Zeichen eigentlich, finde ich. Aber es ist wirklich Weil so. das ja darauf hindeuten würde, dass es nicht völlig logisch ist. Ne? Nicht immer. Beziehungsweise nicht ganz zu den Inhalten der Fernsehshows passt. So, dann gab es noch ein sehr nettes Segment mit John Laurinaitis, wo der reinkam. Dann kam noch Alberto Del Rio zurück in seinem Fahrzeug. Bezeichnete Theodore Long als korrupt. Mark Henry kommt noch dazu. Christian kommt auch noch zurück in die Halle. Bei John Laurinaitis steht dann natürlich auch wieder David Otunga. Und alle diese Superstars meinen danach einander von wegen, Laurinaitis sollte doch bitte dauerhafter Raw und SmackDown General Manager sein, beziehungsweise werden und so weiter. Und ja, darauf läuft das eigentlich hinaus. Alle freuen sich und David Otunga meint dann am Ende noch, okay, lass uns doch noch ein Foto machen. Alle stellen sich hin. David Otunga macht mit dem iPhone noch ein Foto. Hat dann übrigens auch auf Twitter gepostet. Ist ein ganz schönes Foto. Und das war das ganze Segment. Klingt sehr komisch, war aber sehr spaßig. Klingt in der Tat sehr komisch. Ja, ich werde dieses Bild mit David Otunga, was er da mit dem iPhone im Ring gemacht hat, mal als Titelbild für diese Ausgabe benutzen. Das ist ein sehr schönes Das Bild. ist gut, dann kann ich mir das auch mal angucken. Ja. So, dann kam die World Heavyweight Championship Elimination Chamber. Daniel Bryan gegen Santino Marella, gegen Cody Rhodes, gegen Wade Barrett, gegen Big Show, gegen Great Khali. Interessant, Big Show am Anfang drin und Big Show hat verdammt lange ausgehalten und hat verdammt viel gezeigt. Hat sich auch ziemlich angestrengt, muss man sagen. Ja gut, er ist ja jetzt noch nicht verletzt im Gegensatz zu Mark Henry. Aber man ist nicht den Weg eingegangen von wegen, okay, wir hauen Big Show schnell wieder raus und das war's. Also Big Show war wirklich ziemlich lange drin. Der hat dann noch eine ganz schöne Szene gehabt. Er hat natürlich immer so ein bisschen auf die Chamber, beziehungsweise wie heißt es? Ausscheidungskammer ist eigentlich das große, wie heißen denn diese kleinen Achso, du Kanister-Dinge? meinst diese kleinen Kammern, Ja. auch einen speziellen Namen. Die nennen sich irgendwie Pond oder Pot oder irgendwie so ähnlich. Ja, irgendwie so. Naja, auf jeden Fall, Big Show schielte die ganze Zeit zu Daniel Bryan rüber, der da noch eingesperrt war. Und letztlich ist Big Show dann so auf die Ecke gestiegen, auf die Kammer oben und hat die Gitter da so rausgerissen. Also nicht die Gitter, sondern dieses Zeug, was da drüber so hing. Was zugegebenermaßen wohl auch Gitter heißt. Und ist dann zu Daniel Bryan in die Kammer gestiegen, die ja noch verschlossen war. Und hat Daniel Bryan da mal ordentlich ein bisschen fertig gemacht. Das Publikum hat da auch ziemlich starke Reaktionen von sich gegeben. Das war eine coole Szene. Ja, das klingt ganz gut. Ja. So, am Ende dieses Matches zurück waren Daniel Bryan und Santino Marella. Und das war eine hervorragende Endphase. Das Publikum war an dieser Stelle so laut. Ich glaube, so laut war das Publikum seit Money in the Bank nicht mehr. Welche Stadt war eigentlich? Ich habe am Anfang, sag mal, ich habe am Anfang jetzt vergessen, wer war, wo war das? Milwaukee, Wisconsin. Nichts sagen. Naja, auf jeden Fall, die Reaktionen waren klasse. Daniel Bryan hat dann Santino immer, also ziemlich fertig gemacht und Santino hat dann immer mal eine Attacke dagegen gezeigt und Santino wurde angefeuert, wie verrückt, als er dann seine Attacken gezeigt hat. Er hat dann einmal die Cobra gezeigt, waren die Leute so laut und haben so sehr gehofft, dass Santino da gewinnt und es gab die Santino-Chance. Also Daniel Bryan hat Santino dann an einer Stelle in den Labellock genommen und Santino hatte dann einen Stall gemacht, sich daraus zu befreien. Die Leute. Also die Reaktion war der Wahnsinn und letztlich hat Santino dann doch LeBellock noch aufgegeben. Aber das war auf jeden Fall eine fantastische Endphase mit diesen Reaktionen. Okay, wie lange liegen die insgesamt? Ich hätte es Santino sehr, sehr gegönnt, da zu gewinnen. Das Match ging, denke ich mal, auch wieder eine halbe Stunde. Für eine Elimination Chamber nicht übermäßig lang. Nee, ist normal. Also ich würde so sagen, 3 3 Viertel bis hier, ja, 3 3 Viertel ist wahrscheinlich gut, ja. Also man muss sagen, anfangs, also Great Khali wurde dann auch sehr, sehr schnell eliminiert. Der war vielleicht 1 2 Minuten im Ring und so weiter. Ja, das ist ja auch Anfangs. Great Khali. Ich weiß auch nicht warum. Das haben sie wahrscheinlich. Publikum sehen, was für ein Riese das wirklich ist. Ja, wegen dem Markt in Indien, ne? Also anscheinend gibt es ja wohl immer noch Leute, die nur wegen Great Khali in Indien den Pay-Per-View kaufen. Also auf jeden Fall der Wunschgedanke von WWE. Ich weiß gar nicht, wie das in Indien ist, ob da die Pay-Per-Views, kauft man die auch, weil es gibt ja bestimmte Länder, wie zum Beispiel in England ist das so, da ist nicht jeder Pay-Per-View tatsächlich zum Kaufen, sondern da werden die großen Pay-Per-Views zum Kauf angeboten und die B-Pay-Per-Views, die gibt es dann frei. Allerdings ist das dann auch so ein Sender wie Sky, also du bezahlst trotzdem eine monatliche Gebühr für den Sender, musst dann aber für diese B-Pay-Per-Views nicht nochmal extra bezahlen. Das ist ja bei nicht hier anders, da musst du ja für jeden Pay-Per-View nochmal extra bezahlen. Ja, in Deutschland wird man da ziemlich abgezockt. Ja. Das war das, 3,75 Sterne. So, dann gibt es eine ganz schreckliche Sache, wo Hornswoggle backstage an einem Käsebuffet steht, Natalia kommt danach zu und ich möchte da eigentlich gar nicht drüber reden, was hier passiert ist. Ja, dann lass es. Genau. Alles endete dann darin, dass Theodore Long ausnahmsweise mal ein Singles-Match festgesetzt hat, United States Championship. Jack Swagger besiegt Justin Gabriel via Aufgabe im Ankle-Lock. Ich dachte erst, okay, Justin Gabriel wird hier vielleicht mal Champion. Vielleicht steht hier ja was bevor, wenn man sowas auf die Card packt. Das war jetzt aber noch nicht der Main Event, oder? Justin Gabriel wurde innerhalb von wenigen Minuten verjobbt. Das Match hat keinen Sinn gemacht. Keine Ahnung, was das sollte. Fertig. Ja, wahrscheinlich sollte halt Jack Swagger auf die Card. Ach, es hat sowas von keinen Sinn gemacht. So, fünftes Match. Ich kann mir auch keinen Sinn rein erklären. Fünftes Match ist das Ambulance-Match und der Main-Event. John Cena besiegt Kane. Das ist ein Match, das hat im Ring begonnen, dann hat man sich immer mal wieder so ein bisschen davor gewagt. Es ist jetzt eigentlich nicht... Wo stand denn der Krankenwagen? Direkt da am Eingang oder ein bisschen draußen sogar? Ja, vorne rechts am Eingang. Okay. Also man hat bei diesem Pay-Per-View übrigens auch keine wirkliche Rampe gehabt, das war alles eine Betonebene. Aha. Aber nicht wegen dem Wagen, also der wurde gar nicht so weit vorgefahren. Vielleicht wegen dem Wagen von Alberto, ich habe keine Ahnung. Oder damit die beim Runterlaufen von der Rampe zu dem Ambulance, also zu dem Krankenwagen, nicht irgendwie noch groß runterfahren. Ich habe mir diesen Pay-Per-View mit den deutschen Kommentatoren angehört. Wieso hast du das denn gemacht? Aufgrund eines technischen Defektes oder ähnlichen, keine Ahnung, es funktionierte auf jeden Fall nicht anders. Und ich muss sagen, ich werde mir WrestleMania auch wieder mit den deutschen Kommentatoren anhören. Carsten Schäfer und wie heißt der andere noch? Habe ich jetzt gerade vergessen. Harry oder irgendwie so? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das ist ja das von Eurosport, ja. Das stimmt. Das war komisch. Ja. Wie heißt denn das? Das ist dieser dicke Münchner. Der macht das aber ganz gut eigentlich. Ich muss sagen, also ich finde das ja abgrundschrecklich, wenn die irgendwie versuchen, jedes Wort da zu übersetzen, ne, von den Promos. Die Bahnschranke. Dachte ich ja eigentlich. Also es war ganz gut gemacht bei diesem Pay-Per-View. Es war so von der Lautstärke her, man konnte bei den englischen Sachen erstmal auf Englisch hören und dann konnte man das nebenbei noch auf Deutsch übersetzt hören, was teilweise ganz gut war, wenn man nicht jedes Wort kannte und so weiter. Und ich muss sagen, bei den Matches war das extremst erfrischend, weil man endlich mal was Informatives zu dem Match mitbekommen hat. Und man muss auch sagen, die deutsche Kommentation, die Kommentatoren, die sind... Also die berichten auch durchaus kritisch, als zum Beispiel diesen einen Move von Kofi gab, wo man erst dachte, okay, sollte der so sein oder nicht? Oder ist Kofi da irgendwie zu weit gesprungen, als er übers Seil gesprungen ist und so weiter? Ist aber auch egal, auf jeden Fall wurde da dann auch wirklich gesagt, oh, da könnte ein Fehler drin gewesen sein und so weiter. Also es ist ziemlich gut, muss man wirklich sagen. Also ich würde mir das jetzt bei den Weeklys nicht antun. Das ist mal schon mal ein Zeichen dafür, wie schlecht der englische Originalkommentar ist. Wenn man dann jetzt schon sagt, der deutsche Kommentar ist sehr gut. Der war wirklich gut, also muss ich jetzt wirklich sagen. Ja, ja, aber speziell im Vergleich fällt das ja dann erst auf. Wenn im Englischen jetzt beispielsweise so jemand wie Jim Ross und dann mit einem vernünftigen Partner da kommentiert, also zum Beispiel Jim Ross und Jerry Lawler, dann wird man, glaube ich, doch den Klassenunterschied merken. Ja. Nee, auf jeden Fall, ich würde mir die Weeklys nicht auf Deutsch angucken, glaube ich, weil da ist mir dann noch zu viel Übersetzung drin. Wobei ich weiß auch nicht, ich habe es ja noch nie getan, ganz. Ja, das könnte ich mir auch schwierig vorstellen, ja. Weil da ja relativ wenig Match-Inhalte sind. Aber bei den Matches war es ja schön. Bei SmackDown wäre das, glaube ich, okay, aber bei Raw, glaube ich, wird es ein bisschen schwierig. Ja, also ich habe mir Elimination Chamber nachher nochmal auf Englisch angeguckt, aber Deutsch war sehr, sehr schön. Ich werde mir WrestleMania auch wieder live auf Deutsch angucken. Was ist da denn los? Ja, das ist hier, ist alles ganz komisch hier. Das ist ja ein bisschen am Hintergrund für Geräusche sind. Ich sag ja, es ist komisch. So. Ja. Fünftes Match, Ambulance Match. Ja, da waren wir schon. So, was ist passiert? Ja, ich will das eigentlich gar nicht mehr so genau besprechen, weil, ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, was passiert ist. Also es gab auf jeden Fall diesen einen Spot, wo Cena Kane via Attitude Adjustment vom Krankenwagendach runtergeschickt hat, auf so eine Matte, die da interessanterweise neben dem Wagen positioniert war. Wie sah das aus? Ja, wenn die Matte nicht da gewesen wäre, okay, ne? Also das war das Einzige, als ich gelesen habe, wo ich dachte, ganz interessant, aber da stand dann in dem Bericht auch nichts von wegen, das haben sie ja manchmal, dass da direkt eine Matte ist. Manchmal haben sie das ja auch, das ist ja auch dann ganz blöd. Manchmal haben sie das ja auch, dass sie dann jemanden von der Rampe stoßen, dann aber die Matten nicht einblenden und dann soll das so aussehen, als wenn er auf einem harten Betonboden gelandet ist. Aber dann siehst du nochmal, weil sie das Kameratechnisch schlecht machen, wie die so ein bisschen hochhüpfen. Wie auf so einem Trampolin, ja, ja. Die Matte so ein bisschen nachgibt. Und das ist dann natürlich auch albern, weil wenn du auf dem Betonboden landest, dann hüpfst du nicht wieder nach oben. Nee, das war irgendwie so ein Bereich, der irgendwie so leicht abgetrennt war. Ich glaube, da waren so leichte Wände vor, dass man das nicht gesehen hat, und Cena hat dann Kane einfach da wieder hervorgeholt. Glaube ich, so war es auf jeden Fall. Aber man weiß natürlich als Wrestling-Fan, okay, da ist eine Matte, okay, das war jetzt nicht so spektakulär, war jetzt allerdings auch nicht schlecht, aber ich fand das Match insgesamt durchaus interessant. Cena hat dann auch diese eine Szene nachgestellt, also er hat Kane in so einen Wheelchair reingesetzt und hat ihn dann auch da in die Technik so reingerollt, um die Szene mit Zack Ryder so ein bisschen nachzustellen und so weiter. War ganz interessant. Also das Match hat keine guten Kritiken bekommen, allerdings soll der Auftritt von Cena am Montag danach bei Raw sehr, sehr gut gewesen sein. Das soll seit langem sein bestes Promo gewesen sein. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Weil er da keine dummen Scherzchen gemacht hat, sondern da wirklich ein ernstes Promo gemacht hat. Auf jeden Fall, Cena gewinnt am Ende. Ich würde dem Match ehrlich gesagt auch wieder so 3,5 bis 3,5 Stellen geben, weil ich fand es wirklich okay. Ich würde jetzt mal sagen 3,5. Ja. Ich kann mich zugegebenermaßen nicht mehr an allzu viel erinnern. Aber ich fand es an dem Abend, morgen, an dem ich es geguckt habe, unterhaltsam. Das heißt aber im Wesentlichen 3 Matches, ne? Die beiden Elimination Chamber und der Main Event. Alles andere war dann mehr so Beiwerk. Das ist korrekt, aber da die 3 Matches ja alle gut waren und so weiter, ist das nicht weiter dramatisch. Und die Matches haben halt auch die Hauptzeit des Pay-Per-Views gefüllt. Und dann gab es noch dieses Promo-Segment, was sehr unterhaltsam war. Es war wirklich sehr unterhaltsam. Es klingt wirklich komisch und es ist auch eigentlich nicht viel passiert, aus, dass ein paar Leute zurückgekommen sind und gesagt wurde, Laurinaitis soll Raw und SmackDown GM werden, aber es war wirklich spaßig. Es war ein guter Pay-Per-View. Es sollen auch wieder irgendwelche Rock-Videos oder so gegeben haben. Ja, Cena und Rock-Videos, da wirbt man jetzt ja den Pay-Per-View mit. Ja, ganz gern schon. Zu Hunter Undertaker? Nee. Guckst du dir das noch an, was bei Rock passiert ist? Ja, natürlich. Natürlich. Das ist ja wichtig. Ja, wir hatten ja letzte Woche spekuliert über Undertaker und so mit seinen Haaren. Und was ich gehört habe, soll er bei Montag auch bei Rock irgendwie unter so einer Kapuze eine Glatze gehabt haben, was man wohl so leicht sehen konnte. Ja, also ich werde, wenn ich Raw und SmackDown von dieser Woche und von der nächsten Woche gucken, werde ich mir so leicht Notizen machen. Und nächste Woche werden wir dann mal etwas in Erfüllung bringen, was ich schon oft versprochen habe. Wir werden dann wirklich mal 2 Wochen Raw und 2 Wochen SmackDown schön zusammenfassen, schön kompakt. Aber wir müssen aus Anlass von der Elimination Chamber über eine Sache von Raw sprechen. Das nützt nichts, weil da müsste ich mal deine Meinung. Ja, ich habe auch eigentlich noch eine Sache vergessen beim Pay-Per-View, die war noch ganz wichtig. Ja. Als Daniel Bryan das Elimination Chamber Match gewonnen hat, kam Sheamus rein und hat Daniel Bryan diesen neuen Finisher, den er da hat, diesen, ich weiß nicht, Pump Handle Slam zur Seite hin oder Sideways Slam oder was auch immer das eigentlich ist, hat er den noch gezeigt, also hier das ganz eindeutige Zeichen, Sheamus gegen Daniel Bryan bei WrestleMania. Also für mich sind bei WrestleMania, ich glaube, 4 Matches stehen jetzt fest und die beiden Hauptmatches sind sicherlich ganz oben Rock Cena und das zweite Hauptmatch ist sicherlich Undertaker gegen Triple klar nach Raw und ja. Daniel Bryan gegen Sheamus ist ja auch klar. Genau. Und ich hoffe aber trotzdem, dass am Ende, ganz am Ende des Pay-Per-Views, dass da das CM Punk Match kommt, dass sie, obwohl die anderen Matches eigentlich wichtiger sind, so von der Werbung her, dass trotzdem traditionell ganz am Ende das Titel Match kam. Obwohl das ja damals, als der Pay-Per-View war mit Rock gegen Hogan, da war das ja sehr umstritten. Die standen ja nicht im Main Event. Main Event war ja da, glaube ich, Triple H gegen Jericho, ne? Mhm, genau. Und das haben die ja dann auch so gemacht, dass das wirklich als letztes Match war und da war im Publikum dann die Luft raus, musste man sagen. Das war dann natürlich nicht gut und da haben ja viele hinterher gesagt, es wäre besser gewesen, wenn man so Rock Hogan als Hauptkampf gemacht hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass man das diesmal so macht, dass Cena gegen Rock wirklich auch das letzte Match bei WrestleMania wird. Ja, ich hatte da, glaube ich, schon mal Gerüchte zugehört, dass man das Match, also es gab mal die Gerüchte, man wollte das Match nicht in den Main Event packen, weil die Leute eh wüssten, dass Cena letztlich verlieren wird, also The Rock gewinnt und so weiter, das so offensichtlich ist. Das Problem ist auch bei diesem Pay-Per-View, es gibt irgendwie so viele Matches, die da so die Luft bei den Leuten schon rausholen, also dann Undertaker gegen Triple H und dann natürlich Cena Rock und ich weiß nicht, CM Punk und Chris Jericho, wenn die ein wirklich gutes Match haben, dann auch und so weiter und ist ein kleines Problem. Ich denke, also Cena gegen The Rock wurde extrem stark umworben. Eigentlich müsste man das im Main Event. Dann allerdings auch wieder Triple H gegen Undertaker müsste man bei der Matchart und so weiter auch in den Main Event packen. Ja, das ist ja Hell in a Cell. Das hast du sicher auch gehört. Ne? Hell in a Cell bei WrestleMania, das ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht. Da wurde ich eigentlich drauf hin. Eigentlich ist das ja super und das macht auch Sinn. Von der Storyline her macht das auch Sinn. Weil Undertaker Matchup von ihm ist ja Hell in a Cell. Und dann sozusagen das Match, wo sein Streak quasi beendet werden könnte, daraus Hell in a Cell zu machen, finde ich, da passt Hell in a Cell mal seit langem wieder wirklich auf. Es ist sehr, sehr komisch, aber das bei WrestleMania zu machen. Ich glaube, das hat man noch nie. Lass mich ganz kurz zu Ende. Ja, gerne. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen problematisch, dass quasi der direkte Pay-Per-View davor ein Match ist mit zwei Stahlkäfigkämpfen. Da sehen wir ein bisschen viel Stahlkäfig hintereinander. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand das nur sehr interessant, dass man Hell in a Cell bei WrestleMania bringt in so einer großen Story. Das macht man ja eigentlich niemals. Vor allem solche. Das gemacht, als es noch nicht den regelmäßigen Pay-Per-View gab. Ja, und vor allem solche Stipulation-Matches bei WrestleMania bringt man ja eh eher seltener. Das ist sehr interessant. Jetzt auch noch bei so einem WrestleMania, bei der eh schon so viel Großes passiert ist, könnte eine sehr gute WrestleMania werden. Man hat ja beim Royal Rumble gesagt, beim Royal Rumble Pay-Per-View, da waren ja die Erwartungen sehr, sehr groß und alle haben gesagt, okay, der Pay-Per-View, der müsste eigentlich verdammt gut werden bei der Card. Und beim Pay-Per-View waren viele enttäuscht. Ich muss sagen, ich fahre jetzt auch mehr so zwei Zwiegespalten und es war letztlich okay, aber okay. Und jetzt bei Elimination Chamber dachten wir alle, okay, da haben wir jetzt keine großen Erwartungen dran, dann wird wahrscheinlich nicht so fantastisch. Der Pay-Per-View wurde wirklich gut. Ja. Jetzt muss man hoffen, dass bei WrestleMania, also ich meine, die Erwartungen sind wieder riesig. Das ist irgendwie jedes Jahr bei WrestleMania so. Alle Leute sagen, wenn die über WrestleMania reden, auf den Pressekonferenzen wieder, es wird die größte WrestleMania überhaupt jemals, die beste und so weiter. Und also es wird strikt durchgezogen. Ich mir das vorstellen wegen The Rock. Ja, von den Zuschauerzahlen. Ich meine auch die beste. Es wird auch, ich glaube, es wird nicht als die größte, irgendwie die beste oder so. Glaube ich nicht. Also WrestleMania 17, 19 sind da schon besser. Aber es wird so riesig groß, ich weiß nicht. Eigentlich kann man, wenn man das so groß ankündigt, fast nur enttäuschen. Aber man hat auch wirklich so gute Matches auf der Karte, es ist wirklich schwierig. Naja, man hat vier Matches und von den vier Matches würde ich sagen, sind zwei herausragende Matches. Also ich glaube, Cena gegen The Rock wird jetzt technisch kein besonders gutes Match, das wird mehr so von der Publikumsreaktion leben. Ja. Und ich glaube, Daniel Bryan gegen Sheamus, weiß ich nicht. Daniel Bryan ist sehr gut, aber irgendwie passen die beiden nicht so richtig zusammen. Die Matches, die wir so in der Vergangenheit hatten, fand ich solide, aber nicht herausragend. Das heißt, bei den beiden Matches, da habe ich jetzt nicht die Erwartung, dass die in den Vier-Sterne-Bereich kommen. Bei den anderen beiden würde ich das eigentlich fast als sicher voraussetzen, dass die in den Vier-Sterne-Bereich kommen. Also ich würde sagen, das sind vier Matches, die sind alle verdammt gut, die können alle sehr gut werden. Und wenn wir dann auch noch Money in the Bank bekommen, also dann wird es ja wirklich Stipulations WrestleMania dieses Jahr mit ganz, ganz vielen Gimmick-Sachen. Also dann noch eine. Glaube ich nicht. Das wäre hervorragend, aber wahrscheinlich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich denke, sonst dann hätte man Hell in a Cell nicht gemacht. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, zwei Stipulations. Ja, leider wahrscheinlich nicht. Ja. Finde ich auch okay. Dann vielleicht noch, ich weiß nicht, Shaquille O'Neal gegen Big Show ist ja so eine Sache, ob man das jetzt noch bringt. Da gibt es ja auch Gerüchte um Gerüchte. Ja, habe ich lange nichts gehört. Ich glaube, das bringt man nicht. Ich glaube, das hätte man sonst schon angekündigt. Ja. Das, so langsam wird ja die Zeit dann mit der Werbung auch knapp und wenn sie den Shaquille O'Neal da einkaufen, dann bezahlen sie bestimmt mindestens 1 Million oder so. Dann werden sie, das würden sie nicht erst 2 Wochen vorher bekannt geben, glaube ich. Nee. Das wäre zu wenig Werbezeit. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also da wird einiges passieren dieses Jahr bei WrestleMania. Einige sehr spannende Dinge, worauf wir uns sehr freuen können. Aber ich weiß nicht, was außer diesen 4 Matches jetzt noch ansteht. So langsam müsste man auch mal das ein oder andere Match nochmal ankündigen. Weil ich denke, mindestens 8 bis 9 Matches werden noch auf der Karte stehen für den 4 Stunden. Ja, das ist auch wieder sehr interessant, dass man bisher noch nicht anderes groß angekündigt hat. Also eigentlich nur, man baut momentan wirklich nur diese Matches auf, ne? Ja. Das ist sehr interessant. Ist auch keine andere. Also es ist nicht mal irgendwie, dass man mal 5 Minuten für eine Storyline und dann sagt, okay, bei WrestleMania, ne, nix. Nee. Also Tag-Teams tauchen gar nicht auf. Ne, man wollte ja mal Tag-Teams aufbauen, aber irgendwie... Und Intercontinental-Titel tauchen auch gar nicht auf. Ne. The Miz ist auch irgendwie unten durchgefallen, da weiß man gar nicht, ob die irgendwie... Dort Ziggler habe ich jetzt noch nichts gehört, also das ist alles noch ein bisschen vage. Also ich glaube, dieses Jahr wird's wirklich gut. Ich habe das auch schon. Ich habe auch schon bei WrestleMania 25 gesagt, es wird wirklich gut und das war jetzt wirklich nicht die beste WrestleMania. Aber WrestleMania und meistens stimmt's ja auch. Was denn genau? Dass WrestleMania gut wird. Das sagen wir ja meistens jedes Jahr davor und meistens ist WrestleMania auch nicht schlecht. Das letzte Jahr war nicht so überragend, aber schlecht war es trotzdem nicht. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, aber ich glaube dieses Jahr. Das einzige Blöde ist, dass ich dann 3 Monate lang kein Wrestling mehr verfolgen kann, damit ich die WrestleMania-Box, ohne dass ich weiß, wie es ausgegangen ist, auch schön gucken kann. Ach, die bekommst du schon vorher noch zu gucken, da kümmern wir uns drum. Ja. Also ich war jetzt am Wochenende bei Saturn, oder am Freitag war es, glaube ich, bei Saturn, da bin ich auch kurz hinten in die Wrestling-DVD-Ecke gegangen und dann hatte ich Royal Rumble gesehen und da hatte ich schon zugegriffen und dann habe ich aber gesehen, oh, ist ja 2011. Also wenn so schnell geht das nicht. Ja, hätte ich nicht garantieren können, obwohl ich ja weiß, dass es ein schlechter Pay-Per-View war, ob ich es nicht trotzdem gekauft hätte. Es war ein mittelmäßiger Pay-Per-View. Ja, gut. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Naja, also es wird spannend dieses Jahr, muss man wirklich sagen. Man hat wirklich Sachen auf der Karte, die sind so schon besonders. Ja, dafür spannend war gestern auch der Boxkampf. Hast du den gesehen? Natürlich nicht. Ja, sonst noch was? Man muss Stille auch mal aushalten können, ne? Ja, aber doch nicht in einem Audio-Podcast. Ach so. Ja, ich hab sonst weiter ja nicht so. Ja, ich wollte unbedingt, also Wrestling-technisch sind wir durch, ne? Und du hast die Weeklies nicht gesehen. Nee, noch nicht, aber ich möchte die noch sehen und ich möchte nicht zu sehr gespoilert werden. Ich muss sagen, ich bin mit dem Stephen King noch gar nicht angefangen, weil ich hatte mich dann noch umentschieden. Ich hatte noch ein Buch entdeckt, was ich ja eigentlich noch verschenken wollte dann mal und was dementsprechend noch vorher gelesen werden muss. Und deshalb lese ich das mal. Kannst du denn sagen, wie es heißt? Ja, klar, das ist ja nicht für dich. Das Wesen. Ah, nee, klar. Das Skript von Arno Strubel. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Das kriegt die Oma dann. Ach so, ja, das ist ja bald Geburtstag. Genau. Das ist sehr gut. Also der Mann hat ist der dritte Thriller, Psycho-Thriller von dem jetzt und nicht zu brutal. Wir haben die bisher alle gelesen. Die ersten zwei habe ich gelesen, die ersten zwei hat Oma gelesen. Also das ist so unsere Krimi, unsere Thriller-Reihe von mir und Oma, wo wir die beide immer lesen und ist sehr, sehr gut. So, noch irgendwas? Was ist denn das letzte Album, was du dir auf Simfi angehört hast oder wie das Zeug heißt? Ich habe heute neu mitgeschnitten, The Ting Tings, Sounds from Nowhere's Will. Das habe ich akustisch gar nicht verstanden. The Ting Tings? The Ting Tings. The Ting Tings? Sounds from Nowhere as Well, das ist eine britische Pop-Band, Pop-Rock, wie auch immer. Hab ich noch nie gehört. Ja, ich auch noch nicht. Ja, das ist schon mal ein Ding. Bei dir noch irgendwas Neues an Musik? Ich habe mir als letztes auf Music Lounge, weil auf 7 Digital hatten sie das nicht. Ach, jetzt kommt so ein Klassikzeug. Obwohl das jetzt auch schon wieder, weiß ich nicht, 2 Wochen draußen ist, das neue Album von Cat Car geholt. Und am Anfang war ich ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Aber so nach dem zweiten, dritten Hören, es gefällt mir mit jedem Hören besser. Also ist ziemlich gut geworden. Muss allerdings darauf achten, dass man da diese erweiterte, diese Deluxe-Ausgabe sich holt, weil da sind 2 zusätzliche Lieder und ich würde fast sagen, dass das vorletzte Lied auf der Ausgabe das Beste von dem ganzen Album ist. Ich weiß nicht, warum sie das nicht auf die normale Version draufgepackt haben. Okay, das kannst du mir dann ja mal ausleihen, also das habe ich nämlich noch nicht. Das gefällt mir jetzt sehr, sehr gut. Weil das ist so eins der wenigen Alben, wo ich gesagt habe, dann okay. Nee. Ich hatte irgendwo, glaube ich, eine negative Kritik gelesen und da dachte ich, nee. Ich habe einige positive, einige mittelmäßige und dann habe ich es, wie gesagt, mir geholt und am Anfang, wenn ich es nur vorgehört hätte und aufgrund des Vorhörens mich entschieden hätte, hätte ich es mir, glaube ich, nicht gekauft. Aber manchmal hat man das ja, dass man was öfter hören muss und das, ja, solche Sachen entgehen einem dann natürlich, wenn man nur durch Vorhören entscheidet. Ja. Naja. Aber das war das Letzte. Ich habe also im Moment so eine Phase, wo ich viel deutschsprachiges Zeug höre. Ja, das habe ich eigentlich nie. Ich höre im Moment immer noch mit Riesenbegeisterung, obwohl das ja jetzt auch schon vor 1-2 Monaten rausgekommen ist, das Debütalbum von Vierkant trägt. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da muss ich sagen, habe ich letztens auch mal wieder gehört auf einer Busfahrt. Das ist wirklich gut. Ja, ich werde demnächst mal so eine Top-3-Liste für jeden Monat aufstellen, da ich jetzt ja etwas mehr Musik höre. Ich werde das mal verlauten lassen hier in der Sendung. Ja. So, noch irgendwas. Bei mir auf Platz 1 zurzeit Ketka, auf Platz 2 Vierkant-Tretlager und auf Platz 3 weiß ich nicht. Okay. Das war schön. Meine kommt nächste Mal. Ja. So, noch irgendwas. Nein, sonst habe ich nicht. Packen, dass ich alles fest habe morgen für meine Dienstreise. Ja, dann liegen die letzten Worte bei dir.